Komm rein, Felix. Worüber wunderst du dich? Sie erkennt mich wieder. Warum sollte ich dich nicht wiedererkennen? Ein Whisky? Bei dieser Hitze steigt er einem nicht so zu Kopf. Seit ich dich kenne, habe ich immer gesagt, dieser Junge ist intelligent und wird es weit bringen, wenn er sich nicht von seiner blühenden Fantasie hinreißen lässt. Und wenn er seine Nase nicht in Sachen steckt, die ihn nichts angehen. Es gibt etwas, was uns beide angeht. Hier. Ein Päckchen für mich? Ich habe etwas für dich in der Hand und du hast etwas für mich in der Hand. Welch ein kurioser Zufall. Würden UNESCO und